Marschall Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee, besichtigte den Schweinezuchtbetrieb der Donggang. Ihn begleiteten die Funktionäre des ZK der Partei der Arbeit Koreas. Er suchte zuerst das Erziehungskabinett für die revolutionären Tätigkeiten der Staatsführer Koreas und das Traditionskabinett auf. Er bemerkte, Genosse Kim Jong-il habe in der letzten Zeit seines Lebens den neu gebauten Schweinezuchtbetrieb der Donggang besichtigt und dem Betrieb den Weg erhält. Der Betrieb solle auf die Erziehungsarbeit mittels seiner Führungsverdienste die erstrangige Aufmerksamkeit richten und dafür sorgen, dass die Belegschaft mit hohen Produktionserfolgen seine unsterblichen Verdiensten glorifiziere. Kim Jong-un begab sich an mehrere Orte wie Steuerungszentrale, Rasseschweineblock, Aufzuchtblock, Mastschweineblock, Fleischbearbeitungsfabrik und Abteilung für organischen Komplexdünger und erkundigte sich dabei ausführlich nach dem Produktionsstand. Dabei sagte er wie folgt: Der Schweinezuchtbetrieb der Donggang setzte sich ein hohes Ziel dazu, die Verwissenschaftlichung, Computerisierung und Automatisierung der Viehzucht auf einem hohen Niveau zu verwirklichen und schuf ein ausgezeichnetes integriertes Steuerungssystem. Für die Lösung der Rassefrage, die bei Viehzucht am wichtigsten ist, baute der Betrieb ein System für die Zucht von guten Rassenschweinen, normalisiert die Ferkelzucht und ergriff konsequente Maßnahmen zur Fütterung und veterinären Prophylaxe, damit man die Schweinefleischproduktion rapid steigern kann. Der Betrieb machte das rationellste Fütterungsrezept ausfindig und bemühte sich hartnäckig um die maximale Senkung der Futtereinheit. Dadurch erfüllt der Betrieb jeden Monat ihren Produktionsplan nach den Kennziffern. Der Mastschweineblock wimmelt von fetten Schweinen. Die Fleischverarbeitungsprodukte, die in der Fleischverarbeitungsfabrik aufgestapelt sind, bieten einen einmaligen Anblick. Im Betrieb gibt es auch moderne Maschinen und Anlagen, die mittels der Schweineausscheidungen den organischen Komplexdünger herstellen können. Durch die Normalisierung der Produktion auf einem hohen Niveau liefert man an das Obstbaukombinat der Donggang den organischen Komplexdünger in ausreichenden Mengen. Überall im Betrieb sind die kräftigen Losungen angebracht, die von der Parteiidee und Politik durchdrungen sind. Das zeigt, dass der Betrieb der ideologischen Erziehungsarbeit dazu, die Geisteskraft der Belegschaft zu mobilisieren, große Aufmerksamkeit schenkt. Der Schweinezuchtbetrieb der Donggang hat gemäß dem Vorhaben der Partei die Verwissenschaftlichung und Intensivierung der Schweinefleischproduktion verwirklicht und das Ringzyklusproduktionsverfahren von Obstbau und Viehzucht hergestellt. Kim Jong-un äußerte seine große Zufriedenheit damit und wies hin, dass die Mitarbeiter des betreffenden Bereiches diesen Betrieb besichtigen sollen, damit die Erfolge und Erfahrungen des Betriebes verallgemeinert werden können. Dann stellte er dem Schweinezuchtbetrieb der Donggang weitere Aufgaben. Er erwähnte verschiedene Sachen, darunter die bessere Organisierung der Arbeit für die Zucht von Mehrrasseschweinen, die Erhöhung des wissenschaftlichen Niveaus der Methode der Schweinezucht und Pflege, die Ergreifung von konsequenten Maßnahmen zur hygienischen Prophylaxe, die systematische Steigerung der Produktionskapazität für die Jahresproduktion von 1000 Tonnen Schweinefleisch in absehbarer Zeit, die Erhöhung des Niveaus der Modernisierung der Fleischverarbeitungsfabrik, die Vermehrung der Fleischverarbeitungsprodukte und die Erhöhung ihrer Qualitäten sowie die Steigerung der Produktion von organischem Komplexdünger. Kim Jong-un äußerte die Erwartung und Überzeugung, dass die Funktionäre und die Belegschaft des Schweinezuchtbetriebes der Donggang bei der Durchsetzung der Viehzuchtpolitik der Partei die Rolle der Avantgarde und des Stoßtrupps spielen werden und ließ sich mit ihnen ein Erinnerungsfoto machen.